klang in de oren anders, bissel anders, alles woanders. Doch wenn bei uns die Uhr nach anders geht, bleibt noch die Zeit bei uns nicht stehen. In Bayern trinken bleibt ein bissel anders, bissel anders, alles woanders. Nicht übergescheit und hochgelehrt, doch wir die Leid und bei uns Dinge, Leid und bei uns Dinge, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Unsere königlich-bayerische Ruhr, ja, das ist unsere zweite Natur. Unsere königlich-bayerische Ruhr, ja, das ist unsere zweite Natur. Wie es heutzutage recht oft bei manchen Leid ist, für die kein Land im Urlaub mehr zu weit ist, ob's wissen, dass du Schwierigkeiten kriegen, wenn's auf die Uhr schauen und nach Thailand fliehen. Ist 12 Grad bei uns, gehen die Leute dort schlafen. In Afrika ist 4 bei die Affen. Bei uns wird schon die erste Brotzeit gemacht, wenn man in Kuba erst vom Schlaf erwacht. Na, na, das bringt mich ganz durcheinander. Drum bleib ich gern daheim in unserem Land. Mein Lieber, das sag ich gleich. In Bayern gehen die Uhren anders, ein bissel anders, alles woanders. Doch wenn bei uns die Uhr nach anders gehen, bleibt doch die Zeit bei uns nicht stehen. In Bayern denken die Leute ein bissel anders, ein bissel anders, alles woanders. Nicht übergescheit und hochgelehrt, doch wir die Leid und bei uns Dinger, die Leid und bei uns Dinger, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Unsere königlich-bayerische Ruhr, ja, das ist unsere zweite Natur. Unsere königlich-bayerische Ruhr, ja, das ist unsere zweite Natur. Ja, das ist unsere zweite Natur.